Im 7. Jahrhundert erlebte China unter der Tang-Dynastie eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit. Die Großstädte wuchsen, mit ihnen die Stadtkultur und auch die Kriminalität. Richter Di ist eine historische Gestalt dieser Zeit. Er wirkte als Bezirksrichter in verschiedenen Distrikten des Reiches, für deren Ordnung und Verwaltung er verantwortlich war. Durch die Aufklärung schwieriger Kriminalfälle erwarb sich Richter Di den Ruf eines Meisterdetektivs und stieg vom Provinzialbeamten bis zum Staatsminister am kaiserlichen Hof auf. Um ihn ranken sich zahlreiche Legenden. Ein scharfsinniger, gerechter, aber auch gütiger Richter, der das konfuzianische Beamtenideal verkörperte. Mord nach Muster. Kriminalfälle des Richters Di. Alten chinesischen Originalquellen entnommen. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Robert van Rülig. Aus dem Englischen von Otto Wilk. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Teil 1. Wolkenmassen über den schwarzen Silhouetten der geschwungenen Dächer. Mit beiden Händen auf die Balustrade der Marmorterrasse gestützt, blickte Richter Di über das Häusermeer unter dem Palast. Der Kaiser und sein Hof haben die Residenz verlassen. Der Geist des Todes herrscht jetzt über die Stadt. Eine Stadt der Angst. Der große Mann im Waffengewand an seiner Seite schwieg. Die einzigen Menschen, die man noch erblickt, sind die Straßenkehrer mit ihren schwarzen Hauben über dem Gesicht, wie sie auf ihren Kotkarren die Pesttoten fortschaffen. Chiao Tai schob sich den Helm aus der schweißbedeckten Stirn. Selbst hier oben auf der Terrasse war es drückend heiß. Manche glauben, es sei die Luft, andere geben dem Wasser die Schuld und wieder andere sagen, die Ratten hätten etwas damit zu tun. Es sind nun schon 3 Wochen, seit ich zum Notstandsgouverneur ernannt bin und ich habe nichts tun können. Absolut nichts. Die Todesfälle nehmen noch immer zu, Exzellenz. Mit der Beförderung des Richters war auch Chiao Tai in der Hierarchie aufgestiegen. Das goldene Abzeichen auf seiner Brust wies ihn als Obristen der kaiserlichen Stadtwache aus. Der Leiter des Zentralmarktes klagt, dass er die Lebensmittelverteilung nicht mehr in Gang halten könne. Es gibt niemanden, Kaufherrn Mei zu ersetzen. Kaufherrn Mei hatte die Reisverteilung gut organisiert. Ein Jammer, dass der alte Mann die Treppe hinuntergestürzt ist. Noch dazu in seinem eigenen Haus. Dieser Doktor, Lu heißt er, glaube ich, war wohl zugegen. Er scheint dort Hausarzt zu sein. Mach ausfindig, wo er wohnt und richte ihm aus, dass ich ihn zu sprechen wünsche. Ein spindeldürrer Mann hatte lautlos die Terrasse betreten. Er trug die Amtstracht eines Oberhofsekretärs. Mit dem Ableben Mays ist eines der 3 ältesten Geschlechter der Stadt ausgestorben. Hast du sein Dossier etwa schon gelesen, Taogan? Ich lese die Dossiers aller prominenten Familien, Exzellenz. Diese Lektüre ist angenehm einschläfernd. Manchmal aber auch interessant. Der Richter musterte seinen dürren Adjutanten. Dieser stille Mann stand schon viele Jahre in seinem Dienst. Da das Haus Mei nunmehr erloschen ist, bleiben von den alten Adelsfamilien nur noch Yi und Hu? Diese 3 Geschlechter herrschten vor 100 Jahren mit eiserner Hand über diesen Teil des Reiches. Seltsame Sippschaft, dieser sogenannte alte Stamm. Wie ich höre, sollen sie sich untereinander aristokratischer Titel bedienen, die längst abgeschafft sind. Sie bleiben ganz unter sich. Es hat bei ihnen nicht wenig Inzucht gegeben. Und sie haben sie auch viel mit ihren Dienerinnen getrieben. Auch Herr Mei war eine Ausnahme. Er nahm seine Bürgerpflichten sehr ernst. Die Leute sehen in Mays Tod ein böses Omen, Exzellenz. Es gibt da eine Prophezeiung, ein Gassenreim, nach dem alle 3 Geschlechter untergehen werden und mit ihnen diese Stadt. Es ist barer Unsinn natürlich. Wie lautet der? klingt wie ein Abzählvers. 1, 2, 3, Ihume, einer wird des Betts beraubt, einem schlägt's das Auge aus, einem kostet es das Haupt. Da Herr May mit zerschmettertem Schädel gefunden wurde, sind manche fest überzeugt, dass mit der letzten Zeile sein Unfall gemeint ist. Ja, die Menschen schenken den unmöglichsten Gerüchten Glauben. Was melden eure Wachsoldaten über die allgemeine Lage? Hat bislang keine größeren Raubüberfälle gegeben. Bruder Marung und ich, wir hatten mit Ärgerem gerechnet. Lasst euch durch die Ruhe nicht täuschen, meine Freunde. Die Menschen sind gelähmt vor Angst. Aber diese Angst kann jederzeit umschlagen in panische Raserei, in Revolte. Das kam von der Gasse unten. Das Mädchen presste schützend eine Laute an den nackten Busen. Zwei Straßenkehrer umringten sie. Die schwarze Haube des einen löste sich und sie sah in ein aufgedunsenes, blaufleckiges Gesicht. Plötzlich zog ihn der zweite zurück. In der spärlich beleuchteten Gasse näherte sich ein Mann in kostbarem Brokatgewand. Die schwarzen Gestalten verschwanden augenblicklich im Dunkel eines schmalen Seitendurchgangs. Hab keine Angst, meine Liebe. Ich hab sein Gesicht gesehen. Bei mir bist du sicher. Die hatten die Pest. Er musterte ihre lose Jacke, die vorn offen war. Du solltest vorsichtiger sein. Was hast du da für einen bösen Striemen auf deiner linken Brust? Das ist nichts weiter. Wir tun ein bisschen Salbe drauf. Ich bin Arzt, ich kümmere mich um dich, mein Schatz. Seid vielmals bedankt, Verdeier. Besser, ich gehe jetzt um. Du scheinst mir noch sehr jung zu sein. Sein Arm hatte bereits ihre Taille umfasst. Hab Vertrauen zu Dr. Lou. Lass mich zufrieden. Ich bin kein Straßenmädchen. Sheila, was geht hier vor? Das Mädchen packte die Laute und eilte davon. Ich denke, es ist verboten, Herr Offizier, dass diese unsittlichen Geschöpfe auf den Straßen umherstreifen. Euren Namen bitte. Dr. Lou. Eigentlich müsste ich ja Anzeige erstatten, dass dieses Frauenzimmer mich belästigt hatte. Dr. Lou, sagt ihr? Nun, das trifft sich gut. Seine Exzellenz, der Reichsgerichtspräsident, wünscht euch nämlich zu sprechen. Welch große Ehre. Wäre morgen Vormittag genehm? Nein, Doktor, jetzt gleich. Ich führe euch zu ihm. Es war eine Straßensängerin, die da geschrien hat, Exzellenz. Der Mann hier behauptet, sie habe ihn belästigt. Es ist Dr. Lou. Der Richter schenkte dem Knienden einen flüchtigen Blick. Wo ist diese Frau? Fortgerannt. Aha. Ihr dürft euch wieder erheben. Ich wollte euch sprechen, Doktor, um Näheres über das gestrige Ableben des Kaufherrn May zu erfahren. Ein beklagenswerter Unfall. Ein schrecklicher Verlust. Wie ich höre, wart ihr dabei zugegen? Nein, Exzellenz, mit angesehen habe ich den Unfall nicht. Im Haus des Kaufherrn May war ich allerdings. Am frühen Abend hatte Herr May mich rufen lassen. Er wollte, dass ich mir seinen Hausmeister anschaue. In Zeiten wie diesen neigt man natürlich dazu, gleich das Schlimmste anzunehmen. Dann lud Herr May mich gütigerweise ein, mit ihm Nachtmahl zu halten. Da das Personal in die Berge geschickt worden ist, sah sich Frau May gezwungen, selber zu bedienen. Eine äußerst peinliche Situation. Gegen 9 erhoben wir uns und Herr May ging hinauf in sein Studierzimmer. Ich schaute noch einmal nach dem Hausmeister. In dem großen Haus war es totenstill. Auf einmal hörte ich eine Frau schreien. Es war Frau May. Wie spät war es da? Oh, es ging auf 10 zu, Euer Exzellenz. Schluchzend sagte sie mir, sie habe ihren Gatten am Fuß der Treppe in der Halle tot aufgefunden. Habt ihr den Toten untersucht? Nur oberflächlich. Er war mit dem Kopf auf die Spitze eines Treppenpfostens geschlagen. Doch offenbar hatte er schon vorher einen Herzschlag erlitten, und zwar noch bevor er die steile Treppe betrat. Oben sah ich eine Kerze liegen und auf halber Höhe einen seiner Pantoffeln. Gut, Dr. Lou, das wäre alles. Ich bin besorgt um Frau May. Sagen Sie ihr bitte, dass ich Kanzleigehilfen schicken werde, die Sie beim Ausrichten der Trauerfeier unterstützen. Euer Exzellenz sind überaus gütig. Der Doktor machte eine tiefe Verbeugung und stieg die Marmortreppe hinab. Schleimiger Schönredner und ein Lügner dazu. Nicht die Straßensängerin hat ihn belästigt, sondern er sie. Kein sehr einnehmender Mensch, der Doktor. Lasst mich noch mal den Bericht des Leichenbeschauers ansehen. Beide Körperseiten voller Blutergüsse. Stirnband durch Sturz auf Treppenpfosten völlig eingedrückt, auf linkem Wangenknochen. Schwarze Schmierflecke, vermutlich Ruß oder Tusche. Wahrscheinlich hat er im Studierzimmer etwas geschrieben und dabei sind ihm Tuschflecke aufs Gesicht geraten. Das könnte eine Erklärung sein. Marung schaute verdrießlich auf den Becher in seiner großen Hand. Lustlos schweiften seine Augen durch den schmalen Schankraum. In der stickigen Luft mischten sich die Gerüche von ranzigem Fett und schalem Alkohol. Diese triste Bude nennt sich Schenke zu den fünf Segen. Sein goldenes Obristenabzeichen hatte Marong unter den Helm gesteckt, um nicht das Salutieren jedes Soldaten erwidern zu müssen. Er war sogar noch hünenhafter als sein Blutsbruder Chiao Tai. Früher waren beide Straßenräuber gewesen, Brüder der grünen Wälder, die sich gegen eine korrupte Beamtenschaft verschworen hatten. Vor 12 Jahren hatten sie Richter Di auf einer einsamen Wegstrecke angegriffen. Aber die Furchtlosigkeit und starke Persönlichkeit des Richters hatte sie so beeindruckt, dass sie auf der Stelle in seine Dienste traten. Hätte Bruder Chao nicht etwas wählen können, wo mehr los ist? Aber wo ist überhaupt noch was los? Der einzige weitere Gast war ein schäbig gekleideter älterer Mann, der ganz in die Betrachtung einiger Marionetten versunken zu sein schien. Wenn ihr noch einen Becher wollt, müsst ihr laut rufen. Da wird es im Hinterzimmer und beruhigt seine Frau. Vor einer halben Stunde haben sie gegenüber 3 Tote rausgetragen. Was soll er nur weitermachen? Von dem Gesöff reicht mir ein Becher. Gehört schon was dazu, die Schenke hier nach den 5 Segen zu benennen? Die 5 Segen? Warum nicht, Soldat? Auf der anderen Straßenseite beginnt das Armenviertel. Die Schenke ist gewissermaßen die Scheide, wo sich die Segen aufteilen. Geld, Amt, Gesundheit und langes Leben für die Reichen, Kinderreichtum für die Armen. Er löste geschickt den Kopf einer Marionette vom Rumpf und begann in einem Bambuskorb nach passendem Ersatz zu suchen. Ein schönes Metier, das ihr betreibt. Ich bin Yuan, der Puppenspieler aus der Altstadt. Kennt ihr die Altstadt? Wenig, aber ich muss heute noch dorthin. Und schaut euch gut an, wie die Menschen da leben. In dunklen, feuchten Löchern. Nur damit beschäftigt, sich vor dem Verhungern zu retten. Sie brauchen keinen grausamen Zeitvertreib zur Reizung ihrer ermatteten Fleischeslust. So wie die Reichen in dem großen Haus hinter uns. Was wisst ihr schon davon? Mehr als ihr glaubt, Soldat. Zufällig ist hinter diesem Wandvorhang hier in der Mauer ein Riss, durch den sich manches beobachten lässt. Unsinn. Widerwillig stand Marong auf und blickte durch einen schmalen Spalt des Wandvorhangs in eine halbdunkle Galerie. Sprachlos vor Entsetzen starrte er auf einen Mann, der mit seltsam abgehackten Bewegungen eine lange Peitsche auf eine splitternackte Frau niedersausen ließ. Ihr Rücken und ihre Hüften waren voller Blut. Verflucht, wir schnappen uns den Dreckskerl. Ihr braucht nicht hinzueilen. Euer Mann ist ja hier. Mit geschickter Gebärde teilte der Puppenspieler den Vorhang, hinter dem ein Kasten verborgen war. Er ist hier drin, in meinem kleinen Guckkasten. Hey. Ich habe über 30 Bilder. Schaut, alles Szenen aus alten Zeiten. Ja, wie macht ihr es nur, dass diese Figuren so lebendig erscheinen? Ich schneide sie aus Pappe, versehe sie aber mit einer speziellen Schattierung. Um sie zu bewegen, braucht man Rosshaarfäden und geschickte Finger. Der Puppenspieler blickte zur Tür. Ein großes, schlankes Mädchen hatte die Schenke betreten. Mit funkelnden Augen überblickte die junge Frau den Schankraum. Trotz ihres ärmlichen Aufzuges hatte sie etwas Königliches. Wie gebannt starrte Maron sie an. Ihr fein gemeißeltes, ovales Gesicht, die schlanke Taille und die wohlgerundeten Hüften, ohne sie dabei, wie es sonst seine Gewohnheit war, im Geiste auszuziehen. Ja. Ich scheine alt zu werden. Wirt. Der Wirt erschien, goss ihr einen Becher Wein ein, den sie in einem Zug leerte und sogleich nachfüllen ließ. Hey, die Maid kann aber trinken. Kennt ihr sie? Nicht so gut, wie ich mir wünschte. Vier verrohte Kerle betraten die Schenke. Ja, wen haben wir denn da? Einer davon verzog seinen Mund zu einem schiefen Grinsen, während er das Mädchen anglotzte. Wir wollen vier große Becher starken Wein. Und danach? Die stramme Dirne hier. Du hast heute verdammt Glück, Puppe. Kriegst vier Liebhaber, die es gut können. Ruhig stellte sie den Weinbecher ab und blickte auf die behaarte Hand, die auf ihrem Arm lag. Nimm deine dreckige Pfote von mir. Dann klopfen wir sie doch erstmal ein bisschen durch. Damit ihr Fleischtater werden. Na los. Da, mein Arm. Die Bastarde schnapp ich mir. Marung sprang auf, doch der Puppenspieler stellte ihm geschwind ein Bein. So ein Drecksluder. Werde ihr jünger Puppenspieler, ich würde euch... Oh. Marung traute seinen Augen kaum. Die vier Kerle waren verschwunden und das Mädchen stand ungerührt am Schanktisch. Setzt euch wieder, Soldat. Er hat die Kerle gnädig davonkommen lassen. Hat ihm einen bloß den Arm gebrochen. Wie? Man soll bei einem Kampf nie dazwischen gehen, wenn die eine Partei geladene Ärmel hat. Das Mädchen hatte aus dem rechten Ärmel eine Eisenkugel geholt. Jetzt mühte sie sich, das Blut aus dem Stoff zu waschen. Lasst euch von mir helfen. Großartig, wie ihr es diesen Strolchen gegeben habt. Noch dazu mit nur einem geladenen Ärmel. Ich dachte, man kämpft immer mit zwei. Mir genügt einer. Ihr hättet nicht vor mir davon zu rennen brauchen, sondern lieber gegen diesen Arzt Anzeige erstattet. Ma Rong starrte seinen Blutsbruder Chiao Tai verdutzt an. Wir hatten die junge Dame zufällig in einer Gasse unterhalb des Palastes schreien hören. Für mich auch einen Becher Wein, bitte. Und ihr, mögt ihr auch noch einen? Nein, danke. Sie nickte ihnen zu und ging raschen Schrittes zur Tür. Merkwürdiges Mädchen. Ihr seid ja im Palast begegnet? Das ist Herr Yuan, ein fahrender Puppenspieler. Ja, ein gewisser Lu, Dr. Lu, hat sie belästigt. Der Puppenspieler murmelte etwas vor sich hin, nahm seinen Guckkasten, machte eine steife Verbeugung und verließ ebenfalls das Lokal. Wer ist dieses Mädchen, Wirt? Sie ist die Tochter des Puppenspielers. Sie heißt Blau-Weiß. Das ist Donnerwetter. Aber wenn er ihr Vater ist, warum hat sie ihn dann ignoriert? Wahrscheinlich hatten sie Streit. Sie ist manchmal sehr eigenwillig, aber eine gute Akrobatin. Sie tritt an Straßenecken auf, zusammen mit ihrem Vater und ihrer Zwillingsschwester Coralle. Die ist sehr sanft, singt sehr schön und spielt laut. Dann war das Coralle, die von diesem Arzt belästigt wurde und nicht Blau-Weiß. Wirt, der Wein geht auf meine Rechnung. Wisst ihr vielleicht, wo die beiden wohnen? Wie das bei fahrenden Leuten so ist. Mach hier mal da. Ihr brauchtet euch nicht herzubemühen, gnädige Frau. Ein Brief hätte genügt. Richter Dee lehnte sich in seinem Armstuhl zurück und betrachtete die große, schlanke Frau. Sie stand ganz still da, die Arme in ihren weiten Ärmeln ehrerbietig halb erhoben, die Augen niedergeschlagen. Ihr langes Trauerkleid aus weißer Seide reichte bis zum Boden. Ich empfand es als meine Pflicht, Euer Exzellenz für euer großzügiges Anerbieten persönlich Dank zu sagen. Gewiss hätten mir die ehrenwerten Herren I und Hu zur Unterstützung ein paar ihrer Dienstleute geschickt. Sie waren meines Gemahls beste Freunde. Doch beim derzeitigen Notstand... Gewiss, gnädige Frau. Tao Gan ruft den Oberschreiber, er möge Frau Mei mit vier Kanzleigehilfen begleiten. Hatte der verschiedene besondere Wünsche hinsichtlich der Trauerfeier? Mein Gemahl wollte nach buddhistischem Ritual bestattet werden. Dr. Lu ist gefälligerweise zum Tempel gegangen und hat alles Nötige veranlasst. Ich werde mir die Ehre geben, bei der Totenfeier teilzunehmen. Erlaubt mir, euch noch einen Tee anzubieten. Frau May verneigte sich und nahm die Teeschale. Der Richter bemerkte, dass sie einen goldenen Ring trug, in den ein wunderschöner blauer Stein gefasst war. Er reichte ihr einen Teller aus blau-weißem Porzellan mit etwas Gebäck. Sie streckte die Hand aus, zuckte aber zusammen und zog sie wieder zurück. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie auf den Teller. Der Tragstuhl für die Dame steht bereit. Frau May erhob sich, machte eine tiefe Verbeugung und ging zur Treppe. Eine schöne Frau. Und durch Dame. Das sind ganz gewöhnliche Reiskekse. Der Richter war damit beschäftigt, das Gebäck Stück für Stück zu untersuchen. Was stimmt damit nicht? Das frage ich mich auch. Kann es nicht das Motiv auf dem Teller gewesen sein, das Frau May missfallen hat? Man nennt es das Weidenmuster. Der Richter sah sich das Muster genauer an. Es zeigte ein elegantes Landhaus an einem Fluss. Das Ufer säumten Weidenzäune. Links führte eine schmale, gewölbte Brücke zu einem Wasserpavillon. Drei winzige Gestalten überquerten sie, zwei nah beieinander, die dritte, die einen Stock schwenkte, ein Stückchen hinter ihnen. In der Luft flogen zwei langgefiederte Vögel. Zu diesem Porzellanmuster gibt es doch eine Legende. Demnach gehörte dieses Landhaus vor vielen hundert Jahren einem reichen Beamten, der seine einzige Tochter einem Kollegen zur Ehe versprochen hatte. Sie aber hatte ein heimliches Verhältnis mit dem Sekretär ihres Vaters, einem armen Studenten. Der Vater kam dahinter, sie suchten zu fliehen, doch er verfolgte sie über diese Brücke. Die Liebenden sprangen aus Verzweiflung ins Wasser und ihre Seelen wurden zu einem Pärchen Mandarin enden. Andere sagen, die Flucht sei gelungen und sie lebten glücklich bis an ihr seliges Ende. Ich vermag nichts darin zu sehen, was eine vornehme Dame erschrecken könnte. Exzellenz. Was hast du so eilig, Marung? Herr I. ist ermordet worden, Exzellenz. I. meinst du den Markgrafen I.? Jawohl, Exzellenz, in seinem eigenen Haus. Die Zofe der Markgräfin hat den Toten gefunden. Tschau! So. Vier Soldaten setzten den Tragstuhl vor dem hohen, festungsartigen Anwesen ab. Ein junger Torwächter empfing den Richter und Taugan in der dunklen Eingangshalle. Nur das Licht eines Lampions warf einen flackernden Schein auf die Hellebarden und Speere, die links der Wände in rot lackierten Ständern steckten. Diese Symbole der Macht sollten entfernt werden. Am hinteren Ende lehnte ein großes Tragschild mit der Aufschrift Weg frei. Es ist über ein Jahrhundert her, dass das Geschlecht I hier die Macht ausübte und die war auch nur angemaßt. Eure Exzellenz, Frau I wünscht euch dringend zu sprechen. Wenn Sie gestatten, als die Seuche kam, wurden alle Bediensteten in die Berge geschickt. Nur ich und meine Mutter, die Zofe unserer Herrin, sind noch hier. Der Junge klopfte leise an eine goldlackierte Tür mit feinem Schnitzwerk. Die Zofe öffnete und verharrte in tiefer Verbeugung. Wann hast du den Toten gefunden? Vor ungefähr einer Stunde, als ich mit dem Teekorb zur Galerie hinaufging. Hast du dort irgendetwas angerührt? Nur sein Handgelenk. Er war schon tot, sein Körper aber noch warm. Hier entlang, bitte. Die Zofe führte sie in eine gewölbeartige Halle. Auf einem gewaltigen Thronsessel saß eine dünne Frau, kerzengerade und reglos. Bis auf ihre knochendürren weißen Hände, die mit den Bernsteinkugeln eines Gebetskranzes spielten. Tretet näher. Der Richter trat vor das Podest. Jetzt sah er, dass Frau I.'s Blick merkwürdig entrückt war. Es ist nur geziemend, dass der Vorsitzende des höchsten Gerichts in eigener Person kommt, um den heimtückischen Mord an dem Markgrafen zu untersuchen. Ich tue lediglich meine Pflicht, gnädige Frau. Zunächst einmal spreche ich euch mein aufrichtiges Beileid aus. Habt ihr eine Ahnung, wer euren Mann umgebracht haben könnte? Selbstredend. Markgraf Jäh, unser Erzfeind, sucht schon seit vielen Jahren den Sturz des Hauses I herbeizuführen. Zur Zeit der Kleinreiche, vor gut 100 Jahren, lag auf der anderen Seite des Flusses die Markgrafschaft von Jäh. Das Geschlecht ist allerdings schon seit vielen Jahrzehnten ausgestorben. War dieser Markgraf J. denn heute Abend hier? Mit den Vorgängen im Ratssaal der Männer habe ich nichts zu tun. Langsam erhob sich Frau I. und stieg mit marionettenhaften Bewegungen vom Podest herunter. Vor dem Richter fiel sie auf die Knie. Recht meinen Gemahl, Exzellenz. Er war ein so großartiger und guter Mensch. Bitte. Der Richter war schon fast an der Tür, als er sah, dass ihm die Zofe heimlich Zeichen machte. Er ließ Taugan zurück und folgte dem Torwächter durch die höhlenartigen Hallen dieses uralten Hauses. Er hatte das Gefühl, Besucher einer vergangenen Welt zu sein, eines finsteren Zeitalters der Gewalt und des Blutvergießens. Der Mann im grauen Hausgewand lag ausgestreckt in einem Sessel. Ein näherer Blick auf die Leiche ließ Richter die zurückfahren. Die linke Gesichtshälfte war durch einen fürchterlichen Schlag zerschmettert, der das Auge herausgedrückt hatte. Es hing nur noch an ein paar Fäden. Der Mund stand weit offen, als wollte der Tote einen Schrei ausstoßen. Zu seinen Füßen fand der Richter eine Peitsche, ein paar verwelkte Blumen und Scherben einer Vase mit blau-weißem Dekor. Ein abscheuliches Verbrechen. Habt ihr eine Vorstellung, wie es sich abgespielt hat, Exzellenz? Der Mörder tötete ihn durch einen einzigen Schlag, geführt mit einem schweren, stumpfen Gegenstand. Es muss sich um jemanden von großer Körperkraft handeln. Richter D. setzte sich auf den Rand eines Divans und winkte die Zofe zu sich. Wie heißt du? Cassia. Cassia. Wie lange arbeitest du hier schon, Cassia? Solange ich denken kann. Ist deine Herrin Geist ständig verwirrt? Nein. Nur wenn sie erregt ist. Herr I. ist selber schuld. Ein Teufel, der sein böses Ende wahrlich verdient hat. Schade, dass er gleich tot war. Er hätte erst noch leiden sollen, so wie er andere hat leiden lassen. Vor allem seine arme Frau. Sie hat ihn aber als großartigen Menschen bezeichnet. Der Herr war ein Wüstling. Ohne Anstand und Moral, hatte immer die feitsten Dirnen aus der Gosse hier oben, hat sich von diesen Schlampen alle möglichen Krankheiten geholt und sie dann seiner Frau weitergegeben. Dadurch ist ihre Gesundheit so zerstört worden. Aber das kümmerte ihn nicht. Deines Herrn Körper ist noch nicht ganz erkaltet. Ist dir nicht klar, dass sein Geist noch hier weilen und all die empörenden Sachen hören kann? Vor Geistern fürchte ich mich nicht. Davon gibt's in diesem bösen Haus zu viele. Die Geister der Männer und Frauen, die hier oben in der Galerie zu Tode gefoltert wurden oder unten in den Verliesen verhungert sind. Vor erst 6 Jahren hat der Herr eine Sklavin zu Tode gepeitscht, die er durch Schulden in seinen Besitz zwang. Und zwar hier, auf dem Divan, auf dem ihr gerade sitzt. Ist dir eine Akte über den Fall untergekommen, Taugan? Nein, Exzellenz. Du erzählst uns lauter Lügen. Das ist die Wahrheit. Lass die Bambusstauden auf der Südseite des Hofes ausgraben und ihr findet die Gebeine. Aber wer in diesem Haus hätte denn den Herrn schon vor Gericht bringen wollen? Hast du diese Peitsche schon einmal gesehen? Und ob? War doch eins seiner Lieblingsspielzeuge. Wie ist das mit Marschall Hu, dem Freund deines Herrn? Treibt er es auch so wie er? Wagt ja nicht, den hochedlen Herrn Hu zu verleumden. Das ist ein Ehrenmann. Wer hat deinen Herrn getötet? Vom alten Stamm war das keiner. Die hätten niemals die Hand gegen den Markgrafen erhoben. Es muss der Zuhälter von irgendeiner Hure gewesen sein. Hatte dein Herr in letzter Zeit oft Besuch? Als ein paar von den Bediensteten an der Pest gestorben waren, wollten keine Dirnen mehr kommen. Nur Herr May und Herr Hu schauten ab und zu herein. Herr Hu wohnt ja gleich gegenüber, auf der anderen Seite des Kanals. Bei welchem Arzt ist deine Herrin in Behandlung? Bei Dr. Lu. Ein guter Arzt. Ist aber genauso lüstern, wie es der Herr war. Er hat hier oben in der Galerie oft mitgemacht. Wenn auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Jeder weiß ja, dass Lu keine Frau haben kann. Du solltest deine Giftzunge hüten. Geh nun und schicke deinen Sohn mit einer neuen Kerze her. Sehr wohl, Euer Gnaden. Sonderbar. Diese Mischung von Hass und blinder Treue. Was hast du da? Einen Ohrring mit billigem roten Stein. Lag neben dem Divan. Am Haken ist ein bisschen Blut. Exzellenz, die frische Kerze. Wer ist die Frau, die heute Abend hier war? Sie kann es nicht getan haben. Sie ist ja noch so jung, so Aber womöglich ist sie eine wichtige Tatzeugin. Darum wäre es besser, du erzählst mir alles über sie. Auch um ihretwillen. Das erste Mal kam sie vor 10 Tagen. Der Herr wollte nicht, dass meine Mutter oder ich die beiden sahen. Er... Die beiden? Ja, euer Gnaden. Sie kam jedes Mal mit einem Mann. Ich habe ihn nachspioniert, weil ich sie hatte singen hören hier in der Galerie. So eine schöne, liebliche Stimme. Was war das für ein Mann? Deutlich sehen konnte ich ihn nicht. Der Hof ist immer schlecht beleuchtet. Er war ein Zuhälter, nehme ich an, oder ein Schläger. Er war kräftig gebaut, groß, ein richtiger Riese. Er trug eine Handtrommel. Waren Sie auch heute Abend hier? Das weiß ich nicht. Wirklich nicht, euer Gnaden. Gut. Du kannst wieder gehen. Ein kräftig gebauter, berufsmäßiger Schläger passt gut ins Bild, Exzellenz. Und der Ohrring beweist, dass die beiden heute hier waren. Das Tanzmädchen ausfindig zu machen, dürfte nicht allzu schwer sein, Taugan. Sie muss zu einem der Bordelle in der Altstadt gehören. Der Richter zog den Bambusvorhang hoch und warf einen Blick auf das Haus von Is Freund, Marschall Hu, das am anderen Ufer lag. Er hatte Hus Haus noch nie gesehen und doch kam es ihm bekannt vor. Unter einem schmalen Balkon standen Weidenbäume, deren lange Zweige ins Wasser hingen. Ich glaube, I hat versucht, sich zu wehren. Nach dem Erscheinen seines Besuches setzte er sich und aß von dem kandierten Ingwer. Eine ziemlich klare Beweislage. Dank der Tatsache, dass Ingwer-Sirup klebrig ist und dadurch brauchbare Spuren hinterlässt. Taugan nahm ein größeres Bruchstück der Vase, hielt es dicht an die Kerze und wies auf einen braunen, klebrigen Fleck. Für was, wenn nicht zur Verteidigung, sollte I die Vase ergriffen haben? Ausgezeichnet. Ja, natürlich. Das ist es, woran mich das Haus gegenüber erinnert hat. An das Weidenmuster. Der Richter zeigte auf die Porzellanscherben, die Taugan sauber zusammengefügt hatte. Sie ergaben das Bild einer Villa am Wasser vor einer Reihe von Weidenbäumen. Richter Die bückte sich und hob einen zerknüllten weißen Stofffetzen mit einem roten Fleck auf. Merkwürdig. Der Blutfleck ist schon fast trocken, die Enden des Tuches aber fühlen sich feucht an. Hier klemmt ein winziges Blättchen einer Wasserpflanze im Saum. Weg dir das Tuch ein und nimm es mir, Taugan. Es kann ein wichtiges Beweisstück sein. Unvermittelt hob der Richter die Hände und besah sich die Innenflächen. Auch das ist merkwürdig. Als ich vorhin den Bambusvorhang hochzog, fiel mir auf, dass auf den Fensterbrettern dicker Staub lag. Doch hier ist kein einziges Staubkörnchen. Bring die Kerze her. Da wurde sauber gewischt. Richter Die lehnte sich weit aus dem Fenster hinaus, sodass Taugan ihn besorgt am Ärmel festhielt. Der Erker ragt über den Kanal. Die Pfeiler stehen im Wasser und hier läuft ein schmaler Sims entlang. Siehst du die Wasserpflanzen am Rand? Das bedeutet, jemand ist möglicherweise durch den Kanal geschwommen, einen der Pfeiler hochgeklettert und hier eingedrungen. Während er sich über die buschigen Brauen strich, schaute der Richter unverwandt auf das dunkle Haus von Hu. Wenn Herr I nun die Vase absichtlich zerbrochen hat, um auf das Weidenmuster aufmerksam zu machen und somit einen Hinweis auf seinen Freund Hu zu hinterlassen, drüben in dem Haus, dem das Bild so ähnlich sieht. Wir sollten hinübergehen und Herrn Hu einen kleinen Überraschungsbesuch abstatten. Weidenklause stand in fein gemalten Schriftzeichen über dem in ländlichem Stil gehaltenen Bambustor. Habt ihr Besuch erwartet, Herr Hu? Ein untersetzter Mann mit ungewöhnlich breiten Schultern musterte sie argwöhnisch. Wer zum Teufel seid ihr? Die, der Präsident des Reichsgerichts. Oh, bitte 1000 Mal um Vergebung, Exzellenz. Hätte euch natürlich erkennen müssen. Was führt euch... Ich machte mit meinem Sekretär Han Tao gerade einen Spaziergang. Können wir wohl ein Schälchen Tee bekommen? Im Raum des Marschalls hing ein altes Rollbild, flankiert von Langbogen, Köchern, Speeren und Lederharnischen, zeigte es einen Ritter in voller Rüstung auf einem prunkvoll gezäumten Schlachtross. Die Jagd ist mein großes und einziges Steckenpferd. Wo heute dieses Haus steht, hatte mein Urgroßvater früher seine Jagdhütte. Wie ich gehört habe, soll er ein großer Jäger gewesen sein. Ja, das war er, Exzellenz. Er und die Urgroßväter des Markgrafen I. und des Kaufherrn May hielten in dieser Gegend den Frieden aufrecht. I. hatte das Land, mein Großvater das Heer und der alte May das Geld. Als General Lee, Verzeihung, der erlauchte Gründer der jetzigen Dynastie, also als der das Reich wieder geeint hatte, hielten die drei alten Männer Rat. Mein Urgroßvater sagte zu ihnen, unsere Zeit ist vorbei. Schreiben wir unsere Verluste einfach ab. I bewirbt sich um einen Gouverneursposten in einer fernen Provinz. Ich trete mit meinen Leuten in die neue kaiserliche Armee ein und May lehnt sich gemütlich zurück und kassiert seine Zinsen. Doch der alte Markgraf I., der sture Bock, der wollte nicht hören. Bleiben wir lieber eine Zeit lang ruhig, aber auf der Lauer, riet er. Vielleicht ergibt sich eine Chance, wieder ans Ruder zu kommen. War aber nicht. Der Ort hier wurde zur Kaiserstadt und bald überschwemmt von Tausenden von Zugezogenen. Hofpersonal, hohen und niederen Beamten, Militär, Gerichtsbütteln. Was wurde mit eurer eigenen Familie? Schön, wir verkauften unsere Ländereien. Jetzt habe ich bloß noch dieses Haus und das ist mit Hypotheken belastet. Gehe ein bisschen jagen draußen auf dem Land und ab und an mal rüber zum alten I. auf einen Becher und einen Plausch. I ist auch seiner Latifundien verlustig gegangen, aber er hat immer noch Vermögen. Ein richtiger Schwerenöter, der I. hat gern hübsche Mädchen bei sich. Das Haus Meh ist demnach das einzige der drei Geschlechter, dem es gelang, seinen früheren Besitz zu behalten. Die Mays haben es von jeher verdammt gut verstanden, Geld zu machen. Was einen aber offensichtlich nicht davor schützt, die Treppe runterzufallen und sich dabei das Genick zu brechen. Herrn Mays Tod trifft uns alle schwer. Da ihr vorhin Is Geselligkeit erwähntet, kennt ihr zufällig das junge Tanzmädchen, das er in letzter Zeit zu sich bestellte? Ihr meint wohl Porphyr. Ja, ich habe die Kleine ein-, zweimal bei ihm gesehen. Tanzt gut. Und singen kann sie auch. Zu welchem Freudenhaus gehört sie? Das verrät der schlaue Fuchs nicht. Ihr hat mich nie mit ihr allein sprechen lassen. Ebenso wenig mit ihrem Kuppler. Drüben in Is Haus ging es heute Abend sehr unruhig zu. Ist euch irgendetwas aufgefallen? Von dem Balkon hier habt ihr doch einen guten Blick auf Is Galerie. Ich habe geschlafen. Als ich aufwachte, war drüben alles dunkel. Die Tänzerin Porphyr war bei I. Es hat ein Unglück gegeben. Was für ein Unglück? I ist ermordet worden. I tot? Tot? Ist ihm dabei ein Auge ausgeschlagen worden? Ja, das kann man sagen. Das linke. Heiliger Himmel. Ihu, Mei. Einer wird des Bett beraubt, einem schlägt's das Auge aus, einem kostet es das. Unsinn hat mein Haupt ja noch. In diesen Gassenreimen ist oft mehr dran, als man anfangs glaubt, Herr Hu. Könnt ihr euch jemanden denken, dessen Hass groß genug war, Markgraf I. zu ermorden? Nun, er betätigte sich als Geldverleiher. Konnte sehr unangenehm werden, wenn die Schuldner nicht zahlten. Der Richter griff in seine Ärmeltasche und holte den Ohrring heraus. Erkennt ihr dieses Schmuckstück wieder? Ja, solche Stücke trägt Porphyr. Wegen ihres Namens nehme ich an. Purpurfarben. Täte mich nicht wundern, wenn sie etwas damit zu tun hat. Nennt sich Lernkurtisane. Dass ich nicht lache. Die braucht nichts mehr zu lernen. Die nicht. Macht aber auf kindliche Unschuld. Dabei ist sie durch und durch verderbt. Hatte nichts dagegen, in der Galerie splitternackt zu tanzen. Und wenn sie dabei mit den Hüften wackelte, warf sie mir hinter ihrs Rücken heiße Blicke zu. Ihrem Kuppler gelang es, mir ein Briefchen von ihr zuzustecken. Sie schrieb, I würde sie bedrohen und ob ich nicht etwas tun könne. I liebte es, Frauen zu misshandeln. Das lag in der Familie. Wusste Herr I, dass auch ihr von der Tänzerin bezaubert ward? Das Luder hat mich umgarnt. I wusste das und versuchte mich zu quälen. Er lud mich nicht mehr ein, wenn sie kam, sondern zog die Bambusvorhänge hoch, damit ich sie nur ja tanzen sah. Waren da auch noch andere Gäste dabei? Nur Dr. Lu. Doch lud I ihn nie ein, wenn Porphyr kam. Hu rutschte unruhig auf seinem Hocker hin und her. Mir ist aufgefallen, dass sich der Baumeister des Hauses hier das klassische Porzellanmuster mit den Weiden zur Vorlage genommen hat. Nur umgekehrt, Exzellenz. Es war dieses Haus, das als Vorlage diente. Das war mir unbekannt. Die Geschichte geht auf meinen Urgroßvater zurück. Er verliebte sich bis über beide Ohren in ein junges Mädchen aus einem der Freudenhäuser in der Stadt. Sie hieß Saphir. Der alte Mann kaufte sie für 6 Goldbarren los. Verdammt teuer, aber immerhin war sie noch Jungfrau. Für sie baute er dieses Haus, das jene schlanke Taille besaß, die unsere Dichter als Weidentaille besingen, ließ er das Ufer mit Weiden bepflanzen. Er überhäufte sie mit Luxus. Doch ein junger Bursche aus der Mese besah sie und die beiden entbrannten in Liebe zueinander. Sie wollten fliehen und wurden von meinem Urgroßvater überrascht. Er war schon über 70, aber noch stark wie ein Stier. Auf der Brücke holte er sie ein und hätte sie wohl auf der Stelle totgeschlagen. Doch die Aufregung war zu viel für ihn. Hu schwieg, die Fäuste geballt auf der Stirn, tiefe Furchen. Herr Hu, ihr selbst wart nie verehelicht? Nein, Exzellenz, nein. Familien wie die meine gehören nicht in diese moderne Welt. Wir haben unsere Zeit gehabt. May ist dahin gegangen, ihn nun ebenfalls. Und ich werde ihnen klaglos folgen, wenn ich abberufen werde. Auf der Marmorterrasse des Gouverneurspalastes warteten schon Ma Rong und Chow Tai. Richter Di warf einen kurzen Blick auf ihre erschöpften, rußverschmierten Gesichter. Wie steht es in der Altstadt? Vor dem Reisspeicher hatten sich gut 400 Leute zusammengerottet. Als wir auf dem Platz anlangten, waren sie dabei, Pflastersteine herauszureißen und die Posten vor dem Speichertor zu bewerfen. Ich suchte, die Menge zur Vernunft zu bringen. Aber die Rädelsführer brüllten steinigt die Hetzhunde des davongelaufenen Kaisers. Und andere kamen mit brennenden Fackeln und schleuderten sie aufs Dach. Als eine Ecke Feuer fing, mussten wir dem Bogenschützen Schießbefehl geben. Ihr kennt ja diese neuen Armbrüste. Ihre eisengeschäfteten Pfeile durchschlagen glatt einen Schild. Aber sie gegen Zivilisten anzuwenden... Ich sah, wie 2 Männer von ein und demselben Pfeil durchbohrt wurden, aufgespießt wie Röstfleisch. Nach 2 Salven zerstreuten sich die Aufständler und schleppten ihre Verwundeten weg. Sie hatten über 30 Tote zurückgelassen. Durch das Erschießen dieser 30 Mann habt ihr tausende Bürger vor dem Hungertod gerettet. Wäre es dem Mob gelungen, den Reisspeicher zu plündern, hätten sich heute zwar ein paar hundert Menschen satt essen können, aber... Bei regulärer Rationierung reichen die Vorräte für die gesamte Stadt, ne, noch einen Monat. Die Straßenkehrer scheinen sich zu einem echten Problem zu entwickeln. Ihre schwarzen Gesichtshauben gewähren ihnen nicht nur Schutz vor Ansteckung. Und das nutzen diese Schurken, um Diebstähle zu begehen. Wer erwischt wird, soll auf dem Marktplatz ausgepeitscht werden. Und das bekannt machen, dass bei größeren Straftaten auf der Stelle enthauptet wird. Wir müssen den Pöbel abschrecken. Sonst gleiten uns die Verhältnisse völlig aus der Hand. Ex- Exzellenz. Der Oberschreiber meldet soeben, dass der Leichnam von Herrn May eingekleidet und eingesargt wurde. Ja, ich hoffe nur, Frau May zieht sich nach der Trauerfeier zu ihrer Sicherheit in ihr Haus in den Bergen zurück. Na, das hätte sie schon vor 3 Wochen tun sollen. Ich muss sagen, Frau May sieht zwar aus wie eine geborene Dame, doch ich habe da meine Zweifel. In ihrer Heiratsurkunde steht kein Wort über ihre Familie. Taugan, wie immer unheilbar neugierig. Was habt ihr heute Nacht noch zu tun? Die Posten unserer Stadtwache abgehen, Exzellenz. Wenn du in die Nähe der Halbmondbrücke kommst, Marong, möchte ich, dass du von dort Hus Haus überwachst. Ich schließe nicht aus, dass Hu mit dieser Tänzerin Porphyr unter einer Decke steckt und sie ihn besuchen kommt. Sollte sie da sein, nimmst du beide fest. Was ist das eigentlich für eine Beule an deiner Stirn? Oh, ich wollte einem Mädchen zu Hilfe eilen, das belästigt wurde. Stolperte und schlug gegen die Tischkante. Aber das Mädchen bedurfte meiner Hilfe gar nicht. Sie versteht sich nämlich großartig auf die Selbstverteidigung mit geladenen Ärmeln. Ist diese Methode wirklich so vernichtend? Und ob? Im Nu hatte sie 4 Kerle in die Flucht geschlagen. Und alles mit nur einem einzigen geladenen Ärmel. Sie ist die Tochter eines fahrenden Puppenspielers. Das Mädchen, das in der Gasse von Dr. Lu belästigt wurde, hat sich als ihre Zwillingsschwester Koralle herausgestellt. Die habe ich nicht gesehen. Ihre Schwester, blau-weiß jedenfalls, die ist ein knackiges Mädel. Durch und durch anständig. Der Richter sah Chau Tai fragend an. In den vielen Jahren, die Ma Rong schon in seinen Diensten stand, hatte der stets eine bedauerliche Vorliebe für ordinäre, laute, junge Frauen an den Tag gelegt. Chau Tai hob seine linke Braue. Es ging auf 2 Uhr morgens zu, als Ma Rong zur Halbmondbrücke kam. Das Haus von Hu war dunkel, bis auf ein schwaches Licht im Obergeschoss. Hu hat also tatsächlich Besuch. Da wollen wir mal schön mitfeiern. Plötzlich hielt er inne. Unmittelbar unter dem Balkon von Hus Haus schimmerte in dem dunklen Wasser etwas Weißes. Im Licht der Signalleuchten sah Marong einen nackten Arm. Er warf seine Kleider in die Büsche, stürzte sich in die Strömung und geriet in ein gefährliches Gewirr von Wasserpflanzen. Vorsichtig ließ er sich mit der Strömung treiben. Da stießen seine tastenden Hände an einen nackten Arm. Rasch hob er den Kopf eines Mädchens über die Wasseroberfläche. Das leichenblasse Gesicht war das von Blau-Weiß. Lasst eure Hände auf meinen Schultern und bleibt ganz ruhig. Geschickt befreite er sie von den Schlingpflanzen, nahm ihren schlaffen Körper zwischen die Beine und hielt ihren Mund und ihre Nase über Wasser. Mit dem Strom schwamm er langsam ans Ufer. Ganz schön schwer, die Maid. Dort legte er sie hin. Nehmt eure Hände von mir. Mund halten. Ich bin der Soldat, der euch euren Ärmel säubern half. Erinnert ihr euch? In der Schenke. Mein Name ist Marong. Ihr seid so schön aufs Gesicht geknallt. Leider. Ich hatte euch helfen wollen, aber ihr wisst euch ja gut selber zu schützen. Außer heute Nacht. Ich fühle mich ohne Elend. Ein Glück, dass ihr mich entdeckt habt. Vielen Dank, Herr Ma. Wie seid ihr in den Kanal geraten? Euch hat doch wohl nicht Marschall Hu von seinem Balkon gestoßen. Nein, ich bin runtergesprungen. Runtergesprungen? Mein Vater, der Puppenspieler Juan, arbeitete einst bei diesem Hu. Vor ein paar Jahren schied er aus seinem Dienst. Warum, weiß ich nicht. Hu hat mir ausrichten lassen, ich sollte heute Nacht zu ihm kommen. Denn er habe über meinen Vater etwas in Erfahrung gebracht. Wie ein Dummchen bin ich dahin gegangen und merkte bald, dass dieser feine Herr ein Lustmolch ist. Ihr könnt übrigens aufhören, mich zu reiben. Mir geht es wieder gut. Nun, er wurde zudringlich. Es gab einen richtigen Kampf. Ich bin darin nicht ungeübt, aber der Schuft ist stark wie ein Bär. Meine Jacke und mein Rock hingen schon in Fetzen. Da konnte ich ihm einen Tritt in den Magen versetzen. Er taumelte zurück. Ich rannte auf den Balkon hinaus und sprang in den Kanal. Der Hundsfott. Ich prügle ein Geständnis aus ihm heraus. Nein. Tu das bitte nicht. Er kann meinen Vater ruinieren. Wer würde meinem Wort schon glauben, wenn es gegen das eines bedeutenden Mannes wie Hu steht? Ja, ich? Marong fühlte ihre Arme um seinen Hals. Sie zog seinen Kopf zu sich hinunter, presste ihre nackten Busen gegen seine breite Brust und küsste ihn auf den Mund. Er schloss sie in seine Arme. Die Dunkelheit gestattete ihnen, sich der Leidenschaft voll hinzugeben. Als sich Marong schließlich auf dem Gras ausstreckte, glaubte er, noch nie eine so wunderbare Frau gehabt zu haben. Früher oder später musste es ja ohnehin geschehen. Und in einer so ereignisreichen Nacht wie heute kommt es auf ein Unglück mehr auch nicht an. Ihre Worte bestürzten ihn. Er fand keine Antwort. Wo wohnst du? Nicht allzu weit von hier. In dem Viertel hinterm Dao-Tempel. Schweigend gingen sie nebeneinander her. Weißt du, ich würde dich gerne wiedersehen, Blau-Weiß. Vielleicht... Falls du glaubst, mein lieber Herr Obrist, dies wäre der Beginn eines bequemen und wohlfeilen Liebeslebens, dann muss ich dich leider enttäuschen. Du hast mir das Leben gerettet und ich habe dich dafür entlohnt, mehr ist nicht drin. Bieten dir deine Gattin nicht genug, mein Freund? Ich bin nicht verheiratet. Was natürlich gelogen ist. Als hätte ein Mann deines Standes nicht schon seit Jahren eine Familie. Ich nicht. Ich will nicht so tun, als würde ich immer wie ein Mönch leben. Es gibt da ein paar Mädchen, die gefälligerweise mit mir Händchen halten, wenn ich mich einsam fühle. Doch eine feste Geliebte habe ich nicht. Bin wahrscheinlich der richtigen Frau noch nicht begegnet. Das sagen alle. Denk doch, was du willst. Gehen wir weiter. Zu Befehl, Herr Obrist. Reite nicht dauernd auf meinem Rang herum. Ich komme nicht aus jener Oberschicht, wo man gleich als General geboren wird. Bin bloß Sohn eines Flussschiffers. Aber sehr stolz darauf. Ich stamme aus Fuling. Das ist ein Dorf in Jiangsu. Mein Vater war ein Prachtkerl. Er konnte unter jedem Arm eine Sack Reis tragen, als wären es Hühnerfedern. Aber als er starb, musste ich das Boot verkaufen, um unsere Schulden zu bezahlen. Ich weiß, wie es ist, Schulden zu haben. Aber wie hast du Obrist der kaiserlichen Stadtwache werden können? Weil ich Richter Di begegnet bin. Und er der anständigste Mensch auf dieser Erde ist. Er machte mich zu seinem Gehilfen. Und ich diene ihm nun schon seit 12 Jahren. Bist du wirklich aus Fuling? Mhm. Meine Mutter stammte aus Fuling. Ja. Sie war sehr lieb. Leider ist sie vor Jahren gestorben. Mein Vater ist ein großer Künstler. In seinem Leben gab es eine schreckliche Tragödie. Und das hat ihn so verbittert werden lassen. Vor ihnen ragte das grünglasierte Dach des Dao-Tempels auf. Blau-Weiß legte die Hand auf Marongs Arm. Mein Vater darf von meinem Besuch bei Hu nichts erfahren. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen könnten. Nicht wegen... Falls ihr die Schenke zu den 5 Segen genehm ist, komme ich morgen Mittag hin. Dann können wir eine Schale Nudeln essen. Als Gauklerin gelte ich ohne Stand, was den Vorteil hat, dass ich mich mit jedem Mann sehen lassen kann. Sofern es dir nichts ausmacht, dich mit mir zu zeigen. Wofür hältst du mich? Ich werde da sein. Kleine Gauklerin. Mord nach Muster. Kriminalfälle des Richters Di, alten chinesischen Originalquellen entnommen. Hörspiel in 2 Teilen. nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Robert van Rülig, aus dem Englischen von Otto Wilk, Teil 1. Es sprachen Erzähler Ernst Jacobi, Richter Die, Dieter Mann, Taugan, Walter Renneisen, Chao Tai, Thorsten Merten, Marong, Wolfram Berger, Dr. Lu, Matthias Brandt, Yen, Vadim Glovner, Blau-Weiß und Koralle, Jule Böwe, Hu Pen, Christian Redl, Frau May, Stefanie Schönfeld, Frau I, Katharina Matz, sowie Birgit Bücker, Martin Pfeifel, Oliver Kraushaar, Andreas Serda, Andreas Helgi Schmid und weitere. Ton und Technik Dietmar Rötzel, John Krohl und Sonja Röder. Regieassistenz Nicole Paulsen. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Regie Götz Fritsch. Produktion Südwestrundfunk, Hessischer Rundfunk 2011.